Ich kam zum Heiland, blind und bloß, mein Sündenelend war so groß. Ich war zerwendet, doch mein Los, o Herr, ich komm zu dir. Er nahm die Schuld mir ab, er nahm die Schuld mir ab. Du Gotteslamm, dein teures Blut nimmt alle Schuld mir ab. Ich kam so arm mit Sünd beschwert, ich hatte vor ihm keinen Wert. Doch da zu Armen er sich kehrt, so kam er auch zu mir. Er nahm die Schuld mir ab, er nahm die Schuld mir ab. Du Gottes Lamm, dein teures Blut nimmt alle Schuld mir ab. Oft drohte mir des Satans Wut, dann sank mir gar der letzte Mut. Drauf blickt ich gläubig auf sein Blut, o Herr, bleib doch bei mir. Er nahm die Schuld mir ab, er nahm die Schuld mir ab. Du Gottes Lamm, dein teures Blut nimmt alle Schuld mir ab. Nun komm auf Gnade, ich gestützt, mein eigenes Tun mir doch nichts nützt. Doch wer zu Rechten Gottes sitzt, er ist nun auch bei mir. Er nahm die Schuld mir ab, er nahm die Schuld mir ab. Dein teures Blut nimmt alle Schuld mir ab.